Welt ist wie ein Rauch und Schatten, wie ein Rauch und Schatten. Die Welt ist wie ein Rauch und Schatten, der Wald halt verschwindet und vergeht, der Wald verschwindet und vergeht, weil sie nur kurze Zeit besteht, nur kurze Zeit besteht. Wenn aber alles hält und bricht, wenn aber alles hält und bricht, Jesus, meine Zuversicht, bleib Jesus, meine Zuversicht. An ihm sich meine Seele hält, an ihm sich meine Seele hält. Darum, was frag ich nach der Welt, was? Darum, was frag ich an der Welt? Was frag ich an der Welt, nach der Welt? Was frag ich nach der Welt? Darum, was frag ich, was frag ich, was frag ich nach der Welt?